Da denkt man sich, man hört sich hier so schön einen Audiokommentar an und dann ist man doch beim Zahnarzt gelandet. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Audiokommentar des Conancast. Heute geht es um den 16. Film, den wir gerne gemeinsam mit euch schauen wollen. Das heißt, ich werde nachher runterzählen und dann startet ihr einfach den Film an dieser Stelle und hört dann passend zum Film unsere Kommentare dazu. Ja, soweit der Plan. Wir hatten auch schon einen Kommentar zu Film 14 und Film 15 veröffentlicht. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr die Filme noch nicht mit uns zusammen geschaut habt. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir gleich, aber vorher möchte ich noch mein Team heute vorstellen. Dazu gehört Olli. Ja, hallo, ich freue mich darauf, mit den Filmen heute mit euch zu gucken. Dann ist auch mal wieder mit dabei Sarah. Hallo. Und ich begrüße unseren Stargast, das ist Kevin. Guten Tag. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Gast heute, das ist Lukas. Hallo Lukas. Ja, guten Tag. Ja, Lukas, die Hörer werden dich wahrscheinlich noch nicht kennen, da du noch nie in einem Podcast dabei warst. Daher wäre es wahrscheinlich gut, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest. Ja, also zu Con bin ich gekommen erst ziemlich spät, letztes Jahr im September ungefähr. Und dadurch bin ich dann auch direkt hier zu der Community gekommen, wo ich dann erstmal Anschluss hier zu Kevin gefunden habe. Und so hat sich das... Durch ein Gewinnspiel! Ja, durch ein Gewinnspiel, das ich glücklicherweise gewonnen habe. Und ja, genau. War sehr schön. Ja, das freut uns natürlich sehr. hast du den 16. Film denn schon gesehen? Ja, direkt nach Release, wo ich mir bestellt habe oder vorbestellt habe. Und deswegen ist das jetzt hier auch erst mein zweiter Anlauf von dem Film. Ah, okay. Ich gucke den Film auch zum zweiten Mal. Ich hatte ihn einmal gesehen, war jetzt nicht so übermäßig begeistert, aber ich gebe dem Film natürlich gerne noch eine weitere Chance. Bin gespannt, wie er wird. Ich werfe die Frage mal in die Runde. Habt ihr den Film schon gesehen? Ja, also insgesamt schon zweimal. Ich fand beide Male erstaunlich gut. Der Film hatte für mich ein paar filmtypische Elemente, klar, aber auch einige Überraschungen, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Deshalb ist auch bei mir in der Wertung ziemlich gut und ziemlich hoch angekommen. Ja. Ja, ich habe den Film bereits einmal auf Deutsch gesehen und damals auch mit deutschem Untertitel, das ist allerdings schon etwas länger her. Da mit den deutschen Untertiteln fand ich den Film nicht so besonders, aber jetzt, wo er in Deutschland rausgekommen ist, hat er mir sehr gut gefallen und ich freue mich darauf, ihn heute nochmal dann sehen zu können. Ja, ich habe den Film noch gar nicht gesehen, weil ich keine Ahnung. Mutig. Oh mein Gott, jemand hat den Film noch nicht gesehen, scheiße. Nein, ja, ich habe den Film noch nicht gesehen, keine Ahnung, ich... Werd mal schauen, ob ich ihn mag, weil ich mag jetzt nicht die Detective Boys so gerne. Aber mal schauen. Die tauchen leider nie im Film auf, ja. Sonst flame ich ein bisschen über die rum und so. Wird schon klar gehen. Ja, das ist in Ordnung. Ja, also sehr verschiedene Ansätze heute. Einige haben den Film noch gar nicht gesehen, einige schon mehrfach, fanden ihn gut, andere nicht so gelungen. Werden wir sehen, was heute dabei rauskommt. Und ja, genauso verschieden sind aber auch unsere Zuschauer, ne? Auch ihr habt ihn vielleicht schon gesehen, vielleicht noch gar nicht gesehen, vielleicht öfters gesehen. Jedoch hoffen wir, dass er mit uns dann im Hintergrund nochmal ein neues Highlight wird. Wenn ihr die DVD noch nicht eingelegt haben solltet, dann würde ich euch empfehlen, das jetzt zu tun, da wir gleich mit der Besprechung des Films starten. Wir haben alle die DVD-Version des Films. Demnach wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass bei der Blu-ray einige Verzögerungen auftreten. Das können wir leider nicht beheben. Wir haben nur die DVD-Version. Und demnach müsst ihr euch entweder die DVD-Version kaufen oder ihr kommt damit zurecht bei der Blu-ray, macht dann mehrmals Pause. Ja, einfach ein paar Mal rumspulen, genau, und dann klappt es schon. Ja. Es ist auch ein Unterschied von 4 Sekunden, glaube ich, insgesamt. Kann man ja verkraften. 3 Mal kurz anhalten oder so, ne? Und dann. Ja, oder ihr startet 4 Sekunden später. Ich meine, die Kommentare von uns kommen wahrscheinlich eh immer ein bisschen später, als sie dann zu den Szenen passen. Demnach wird sich das in etwa wieder ausgleichen. Wahrscheinlich, ja. Okay, gut. Dann solltet ihr den Film jetzt eingelegt haben. Und dann starten wir mit dem Film in 3, 2, 1, Start. So. Und dann kommt das neue, erst Kasse, oder? Ja. nicht? Das war nämlich so komisch, weil dieser Film fängt ganz anders an mit dem neuen TMS-Logo. Ja, das hat mich auch gewundert. Weil diese Delfine kamen nicht mehr. Und da war ich schon wieder ganz... Ich auch. Ich dachte, cool gemacht. Mal ein neuer Anstrich. Ja, ich dachte erstmal, das ist von Kase irgendwas. Aber es war TMS. Die Detektei mit Dach bei Mori. Mit der wunderschönen Stimme von Juliana Jakobait. Von Jörg Kenzler, alle da. Mua. Ich fand ja den Erpresser am anderen Ende das erste Mal so richtig schwer zu verstehen. Ich auch. Ich hatte wirklich Probleme, da irgendwas zu verstehen und hab den auch nicht verstanden. Wahrscheinlich sollte man den gar nicht verstehen am Anfang. Aber Mori weiß ja, was los ist, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Ja, wenigstens kann er die Stimmen verstehen, ist ja auch ein Talent. Boom. Ja, und nun, oh und Gott! Zack, geht's los. Mein Gott, so episch hat noch nie ein Conan-Film begonnen, oder? Mit einer Bombe. Echt starker Auftakt. Starker das hatte Auftakt. Mich direkt an die Bombe bei Shiratori im Auto damals erinnert. Ja, mich wenn auch. Den Fall ja, aber kennt. Das war doch ja. Takagis Auto. Das war mit Takagi und Matsuda und... Bei der Parade da, ne? Genau, genau. Genau, ja. Parade in Gefahr, oder nicht? Ja. Oder was ja, so, andere Folge? Ja, nee, so hieß die. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr meint. Wir kennen den Fall alle. Der 11. Tolle Einblendung, ja. Tolle deutsche Einblendung vor allem. Ich finde das grauenvoll. Was? Ich als Einst Grafikerin. Randorin Vergnügungspark war. Ihr kennt den Text. Ey, ich war nach diesem Jahr endlich mal wieder froh, wieder mal einen neuen Conan mit aktueller Stimme zu hören. Mhm. Ja. Das fand ich echt cool. Die deutschen Stimmen, mein Ich spule bei der Zusammenfassung noch nie vor. Ich finde die immer wieder erstaunlich ja, gut. Ich ja. liebe sie. Ja, es gehört ja immer war dazu. War ich geschrumpft. Vor allem dieser Wechsel auf die Conan-Stimme dann. Mhm. Perfekt. Der früher ja gar nicht so war, ne? Den kam früher ja gar nicht, so gesehen. Ich bin auch immer gespannt, was es für neue Elemente da gibt in dieser Einleitung. Ja, es gibt ja dann auch immer nach der Einleitung dann so eine... andere. Hier kurze. Ist die Einleitung so genial gemacht nachher mit Ayahibara. Toll! Also, wow. Hat mir richtig gut gefallen. Da sind die Detective Boys, Sarah. Wie sie alle dastehen. Ja. Oh ja, juhu. In ihren Detective Boys Trikots. Genta ist so groß. Dieser Blick von Conan ist so ja. Oh, perfekt. Muah. Dieser Detective Boys Blick. Und da kommt der Professor. Ja, das kennen wir doch. Und dann, Entschuldigung, jetzt ist Chris. Nein? Das kommt später. Wahre Identität? Genial. Mit wem redest du denn da? Genial. Dann kommt Ei, ja. Oh Mann, hast du so recht. Schnell Kleidungswechsel. Aber sowas hat sie doch schon mal gebracht in irgendeinem Film, wo sie zu ihm sagte, na los, sag schon deinen Spruch. Ich glaube auch, ja. Aber ich finde sowas genial. Von Alheimer hat nur so eine schöne Stimme. Von einer tollen Schauspielerin. Und dann geht's los mit dem Film. Jetzt mal ganz ehrlich, niemand nennt ihn Detektiv Con. Sie nennen ihn Con, aber nicht Detektiv Con. Das ist so man nennt mich, falsch. Man nennt mich, ja, stimmt. Aber Mentantel Conan wird ja auch nie genannt. Nö. Tja. Ich nenne mich, genau. Ich nenne mich Detektiv Conan. Ein Typ, der aussieht wie Shinichi. Kogoro Pet da hinten, was? Alle anderen männlichen Hauptcharaktere. Ah, so genial synchronisiert. Wie motivationslos, ey. Bei Film 14 war Kokoro so schlecht synchronisiert, aber hier ist es so gut, das ist Wahnsinn. Ich hatte aber hier ehrlich gesagt... Oh mein Gott, die Stimme! Ich hatte aber hier ehrlich gesagt Probleme, die ganzen Charaktere auseinanderzuhalten, weil nur kurz eingeblendet worden war... Die habe ich immer. Wer ist... Und dann kommen auch gleich alle auf einmal. Die Frau hat die Stimme von Kazuha, oder? Was, also, auf jeden Fall die Stimme von Toph aus Avatar. Ja eben, und Toph aus Avatar ist Kazuha, ihr Leute. Also, aber Kazuha, aber nicht... Ist nee, die alte Kazuha. Film oder Kazuha in der Serie? Nee, die alte, genau, die von der Serie. Die passt nicht. Jetzt habe ich sofort. Cosplay von ist Kasua. Das muss man doch wissen. Ja, aber die alte Kasua. Die alte, ja. Ja. Und das ist auch Spinelli aus Disneys große Pause. Genau, hey, gut. Eine richtige Kennerin hier. Das wusste ich auch. Robin Kammeier und Oliver Feld sind die von Heidi. Ah. Das ist Oliver Feld. Oliver Feld ist ebenfalls der von Kowalski aus den Pinguinen aus Madagaskar. Hannes Maurer ist mein Lieblingssynchronsprecher. Hannes Maurer ist genial. Der kommt ja auch als Arche Noah vor. Ja, und als Koshi. Typisch Andy bei der eine. Jenny. Aber Hannes Maurer spielt sehr oft kleine Jungs. Angela Anaconda. Mhm. Ja. Da kommen ja auch Shinichi Kudo vor, da kommt Ran Mori vor und da kommt Mitsuhiko vor. Müsst ihr mal reinhören. Voll oft vor. Also schauen und hören. Vor allem hören. Ja. Den Film schauen wir übrigens auch noch. Conan redet was. Unfall, wie immer. Ja. Angeblicher Unfall, alles klar. Rache, Mord, wie immer, alles klar. Film, Bombe, alles klar? Ich finde, das mit dem Motorradunfall erinnert einen an Film 2. 15 war das, oder? Nee, oder Film 2 war das. Der kommt häufig vor. Ich fand es übrigens interessant, dass man direkt auf dem Fußballplatz startet. Hätte ich nicht gedacht, als ich den ich Film auch nicht. Angesehen habe, also von außen. Ja, vor allen Dingen auch, das war ja so ein bisschen verwirrend, weil die Einleitung war ja mit dem Bombenexplosion und jetzt auf einmal weiß man gar nicht, hä, wie jetzt, wo ist die Bombenexplosion? Ja, es flacht alles ziemlich ab, ne, nach dem Start. War eine gute Idee das mit dem Fußballplatz, aber irgendwie fehlt irgendwie der Bezug dazu. Irgendwie geht's direkt los und man weiß gar nicht, was jetzt wirklich los ist. Es war spannend und auf einmal ist irgendwie totaler Ausfall. Man weiß jetzt nicht, war das davor oder hä? Also irgendwie wird man so ins Geschehen geschmissen. Mhm. Eigentlich ist es ja auch so, wenn irgendwo was explodiert, kommt gleich Megure an und dann wird hier ermittelt, aber in dem Fall anscheinend nicht. Hier mit Megure ist mir auch was ganz Komisches aufgefallen. Das sage ich nachher, war auch überrascht. Ei guckt nicht besonders interessiert. Dieser Blick. Die Szene, die jetzt kommt, dann mit dem Typen, den er gerufen hat, die verstehe ich gar nicht, warum er das Kogoro Mori zeigen wollte. Also, hat in meinen Augen null Sinn gehabt. Ich finde die Animation aber richtig gut mit dem Fußball. Ja, der Ball sieht toll aus. Leider kennen wir ja diesen japanischen Fußballer nicht. Nee, ich glaube, dann wäre es doch was ganz anderes gewesen, wenn der wirklich... Also hier Philipp Lahm und so, ne? Ja, dann... Ballack. Aber das kann Kasey ja nicht ändern. Nee. Klar. Aber die hätten doch synchron sprechen können, ne? Ja. Aber dann wäre der Film aber deutlich teurer gewesen. Hätte doch eine Null reinhängen müssen. Stopp mal. Es sind genau 3 Fußballspieler von der J-League drauf, die sich auch wirklich selber synchronisiert haben. Ja. Ja, im genau, in japanischen Original haben sie selber gesprochen. Ja, genau. Wer mehr dazu wissen will, kann auch gerne mal ins Booklet reinschauen. Da steht das ja alles schön aufgelistet drin. Übrigens sehr empfehlenswert, mal wieder das Booklet. Also, kann ich nur empfehlen. Übrigens, gerade eben hat der Fußballer erkannt, dass Colin so spielt wie Shinichi Kudo, ja. Für alle, die den Film noch schauen. Er hat seine Haare verwuschelt. Oh. Das. Und Ei ist so neidisch. Ei typisch wie immer, ja. Ist neidisch. Jetzt wo sind sie alle? Jetzt kommen wieder welche unbekannte Menschen. Zu viele. Die eine wird übrigens von der aktuellen Stimme von Kasua synchronisiert. Weil das ist Anja Stadtlober und Anja Stadtlober ist auch die Stimme von Kasua in dem Film. Überall Kasua, Hilfe. Kasua ist selbst drin, wenn sie nicht drin ist. Ja. Kasua hat sich verkleidet. Ja, das muss es sein. Um im Film aufzutauchen, wie Detective Boys in jedem Film dabei. Ich wette aber, Robin Kammeier kommt auch noch vor. Und ein iPhone. Den hab ich noch nicht gehört. Ja, aber ich wette, der kommt vor, oder? Und Oliver Feld ja auch nicht, ne? Ja, Oliver Feld. LG1, LG2. Oliver Feld ist übrigens epischer. Ich finde ihn auch besser. Oliver Feld bei Yu-Gi-Oh! Als Joey Wheeler ist wohl der Beste überhaupt. Ich liebe ihn als Dings. Als Kowalski in Pinguin aus Madagaskar. Ach so, Warum zeigt er ihm... Warum... Hä? Das hat für mich null Sinn. Ja. Und die Stimme kommt irgendwie bekannt vor. Aber schönes Smartphone, ne? Naja. Ja, da ein kommt Smartphone, die oh shit, rein, kein Klapphandy. Könnte von AI entwickelt worden sein. Ein iPhone, ja. Ach, jetzt wollte ich hier keine Schleichwerbung machen. Für Nein, ich meine ein iPhone. Ei. Heimerafone. Oh, Mann. Ach so. Normalerweise haben ja auch nur die Mitglieder der Organisation solche Smartphones, Handys. Ja. Und Ei, ja. Nee, es haben eigentlich ganz viele Smartphones, aber die Organisation hat vor allem die von einem... Uni? Oh. Uni, ja. Nintendo? Golden Apple? Oh, jetzt kommt... Rotten Apple, oder? Diese mit den Birnen. Das Quiz. Jeder hat lange drauf gewartet. Na, endlich. Kam aber relativ früh im Film. Leider, war ich erstaunt. Normalerweise freut man sich immer drauf. Und alle. Ja, total. Ne? Also, alle mitmachen. Abseits. Gibt so ein paar Elemente, die dürfen in keinem Film fehlen. Explosion, Helikopter, Quiz. Da war ich erstaunt, als er das lösen konnte. Sehr erstaunt, ne? Haha, wo sagt man das? Ich hab's noch nie gesagt. Die Erläuterung steht übrigens im Skript. Hier im... Booklet. Booklet, genau. Ja, genau, im Booklet, ja. Ah ja, genau, Endo, der hat sich im japanischen Original selber synchronisiert. Von Big Osaka. Ich bin nicht nur der Ersatz, blabla. Oder was sagt ihr? Wow, Big Moment mal. Osaka. Osaka, ja. Mit falschem O. Mit schönem Hütchen. Mm. Oh, das ist ein Foto. Ja. Ich würde jetzt auch ein Foto machen wollen. Ah, gut. Ja, kannst du mal. Spannend, nicht wahr? Ich dachte erst an K3. Ja, K3. Aber sie hört sich irgendwie nicht an wie Kazuha, sondern sie hört sich ja irgendwie mehr an wie Toph. Ja. Sie hört sich extrem an wie Toph. Sie ist ja auch Toph. Ja, weil... Ja, okay, aber sie hat als Kazuha eine andere Stimmlage. Ja, weil sie eine Synchronsprecherin ist. Ja, schon klar, aber sie klingt halt extrem wie Toph. Das ist so heftig. Ja, das stimmt. Aber ich mag Toph sehr. Ich auch. Toph ist mein Lieblingscharakter. Kann ich verstehen. Meiner ist General Iroh vom tollen Hans Zeuscher. Dem ersten... Hast du Korra gesehen? Nein, eine Folge. Hä? Aber Iroh kommt nochmal vor in der zweiten Staffel. Sollst du weitergucken. Ehrlich? Ich muss weitergucken. Man merkt schon, wenn man hier über anderes diskutiert, scheint der Film nicht so spannend zu sein. Ist er auch am Anfang nicht. Wir finden den Film übrigens super. Die Farben und... Was soll ich denn eigentlich? Naja, ich muss jetzt zugeben, ich mag weder die Detective Boys sehr gerne, noch bin ich ein großer Fußballfan, deswegen ist der Film wahrscheinlich bei mir auch bisher auf der Strecke geblieben. Ja, aber dennoch haben wir dann jetzt hier so einen schönen Übergang auf die Haupthandlung. Ja. Ach ja. Wie kann man sich freut. Diese Elemente, die den Film hinauszögern. Aber es wird nochmal wichtig am Ende. Ja. Ja, bei Detective Conan ist immer alles wichtig. Man darf nichts außer Acht lassen. Es ist immer alles wichtig, ja. Übrigens hat ja Kase die Schriftfarbe wieder auf weiß gewechselt. Früher war es ja immer ja, aber am gelb. Anfang, am Anfang war es gelb, die Detektei Mori. Das war genau. gelb. Ach so? Das war Ja, gelb? Okay. das war gelb. Oh, 3D-Ball in 2D-Animation. War da eben. Oh. Auf einmal sind die wieder zu Hause. Hä? Ah ja, und jetzt hat man dann verstanden, dass das nur ein Vorspann war. Aber es ist blöd gelegt. Ist Irgendwie verwirrend so, ja. gemacht, ja. Wenn man das jetzt das erste Mal geguckt hätte, dann wüsste man ehrlich gesagt nicht, wo man jetzt gerade ist. Ich hab's auch erst jetzt verstanden. Ich hab's im ersten Mal gar nicht gemerkt. Oh, jetzt ist er wütend. Ich würde verzweifelt sagen. Jetzt war's gelb, ja? Blauer Junge. Man hätte den Anrufer mal untertiteln können. Nein. Vor allem gerade eben die ganz kleine Übersetzung von dem, was er geschrieben hatte, so einmal so 0,5 Sekunden Ja, eingeblendet. genau. Vor allem für den ganzen Übrigens gelber Text, ne? Schrift. Den ganzen Text sind zwei Worte. Blauer Junge. Power of the Music. Jetzt ist wieder gelb. Ja. Jetzt ist wieder So ist gelb. es verboten, Polizei. Schwenkt immer so ein bisschen. So, Achtung, jetzt wo Metro reinkommt, warum ist er dieses Mal orange und nicht in grau? Er ist doch im Film immer grau gekleidet. Nur dieses Mal nicht. Das erste Hat Mal. Kasi anders angemalt diesmal. Orange, das erste Mal. Ach, Dr. House. Als gäbe es offensichtliche Hinweise. Ist immer lustig, wenn die Polizei Kokoro glaubt und man selber schon weiß, Sie nee, glauben mir das ist immer, falsch. es kann nur falsch sein, ja. Also wenn ich Polizist in Japan wäre, ich würde Kokoro nur dann glauben, wenn er schläft. Also. Ja. Oh Mann. So übertrieben. Der Brunnen, wir haben ihn, wir haben ihn. Hände hoch, Esel. Immer diese 3D-Animationen da drin, ne? Für einen Gangster sehen die blau aus. Ja. Boom. Und dann stellt er sich genau unter das Ja, Wasser. genau Ja. das Wasser, ja. Nein, nein, nein. Sieht ein bisschen so aus. Ja. Ja, er wird ja auch ganz nass. Unter diesem Wie unlogisch. Und sofort wieder der Szenenwechsel. Aber diesmal war er klarer. Ja, diesmal Durch hat die man es weiße gemerkt. Einblendung. Dass Kokoro auch nicht dabei ist, hat man gemerkt. Aber die Diese Detective Conan. 3D-Animation, what the fuck? War das früher, war das immer schon so schlimm? Ich finde das diesmal Ich echt find's hübsch. schrecklich. Nee, ich finde das echt schrecklich, Kevin. Echt? Ja. Ja, okay. Total übertrieben. Also auf der DVD ist es nicht so hübsch, aber auf der Blu-ray ist es bestimmt schön. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich leider Was ist auch die nicht. 3D-Effekte? Naja. Ich finde, nein, ich finde einfach, jetzt mal abgesehen davon, dass, ob jetzt schön oder nicht schön von der Gra von dem, von den Animationen her, ich finde einfach, es passt nicht, wenn man zu viel mixt. Ach so. Und das dann so versucht zu kaschieren sozusagen, aber es einfach nicht hinkriegt. Und warum hat Con immer noch ein Klapphandy? Ran auch. Was soll er behalten? Mit seinem Schlüsselanhänger. Oh Mann. Stimmt. Shinichi darf im Film auch nicht fehlen. Als Leute, die da an dem vorbeigehen, während er da so Ja. rumhockt. Ja. Wie so ein Emo-Kind irgendwie. Naja. Allgemein würde es mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen, wenn ein kleiner Junge so angestrengt nachdenkend durch Gänge alleine Ja. läuft. Und genau dann kommt der Hinweis, den er braucht. Ey, das ist doch so Aber da typisch. war es mir auch sofort klar. Ah ja. Aber Conan überlegt erst noch. Das heißt, ich war einmal schlauer als Komisch, Conan. ja? Ich auch, ja. Eine kleine Mädchen sieht aus wie eine junge Version von Kasua. Nur dass Kasua ja immer Zweizöpfe getragen hat, als sie klein war. Weiß nicht mehr genau. Könnte sein. Also 5, 7 schon. Aber nee, auf dem, in der einen Rückblende nicht. Der sieht aus wie Sonic. Das dachte ich auch, ja. Dass die Bomben im Stadion versteckt sind, hätte ich schon sagen können, als ich die Verpackung gesehen habe. Ich meine, ein Fußballfilm, es gibt wahrscheinlich wieder Bomben. Wo sollen die sein? Im Stadion. Also, Conan hat das Cover nicht gesehen, okay? Jetzt machen wir keinen Vorwurf. Con hatte so einen ähnlichen Fall schon mal, nur mit Baseball. Stimmt. Aber der ist besser. Der ist nicht besser, weil Heiji ist nicht drin. Oh. Also der Baseballfall ist besser. Aber Kasua ist noch da. Schlechte Nachmache von Kasu. Das mit den Schriftzeichen ist jetzt wieder schwer nachzuvollziehen für uns. Und alle bleiben ruhig. Professor! Okay, das ist jetzt wirklich, wirklich schlechte Ja, Animation das gewesen. Da ist. könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Nee, ich war davon auch echt kein Freund davon, das anzuschauen. Conan mit der Heiji-Kappe. Ich dachte erst, wo sind die Heiji ist jetzt doch her? da, ne? Da ist er ja. Okay, das, was jetzt kommt, ist schon, Übertrieben, das ist also, wirklich ne? übertrieben. Ich fand es ja schon im 15. Film unrealistisch, als er da ein Looping im Tunnel gemacht hat mit Oh, seinem Skateboard. Aber das ist ja wirklich ja. noch eine Schippe drauf. Ja. Ja, das ist. Oh Mann. Und er schafft es natürlich. Nein, natürlich nicht. Aber. Gunn ist so über mit seinem Skateboard, ey. Voll overpowered. Ja. Bam. Jetzt. Das ist auch eher so. Statt sich wie im Conan-Quiz abzusichern mit Ja. seinen Hosenträgern. Die verwendet ja aber noch, die Hosenträger. Spoiler. Oh Mann, ey. Oh. Das hat jetzt die ganze Filmspannung für mich geklaut. Ja. Also sag ich das schon vorher, weil du nachher weggehst. Okay. Ja, beim Genau. Spoiler-Teil. Aber Kokoro konnte ja da oben nicht laufen. Nö. Naja, jedenfalls nicht im Film. Och Gott, wenn man nicht 3D animieren kann, soll man es lassen. Das ist so traurig. Vor allem ist er da oben mit so und so viel km/h unterwegs, ja, und tut so, als wäre das, als würde er auf dem Boden fahren. Und vor allem, weil die ja auch so lang sind, diese Stützpfeiler. Und diese Funken und die Staubwelle da oben. Also putzt da keiner? Also. Oh. Oh, schlecht. Oh, Conan macht Fehler. Jetzt fällt er natürlich runter. Er fällt. Conan ist imperfekt. Das können wir nicht verantworten. Gelbe Karte. Aber dass das Ding nicht kaputt gegangen und ist. Und dass es auch getroffen hat. Was ist das? Conan nicht kaputt gegangen ist. Ah. Tor! Ein Meilenstein! Also ich mache auch immer nur vom Handy klingeln auf, ne? Egal, wie episch es mich gerade weghaut. Kurz vom Conancast, ne? Jetzt war ohne Witz das Tor eben, das sah aber jetzt extrem lahmarschig aus. Einfach nur wegen dieser Animation. Das war schrecklich. Ganz ruhig, Sarah. Nein, ich reg mich jetzt über die Animation auf. Ich dachte, ich reg mich über die Detective Boys auf, aber nein, es sind die Animationen. Oh. Ich bin qualitativ hochwertige 3D-Animationen von amerikanischen Sachen gewohnt. Also ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich... Boah, also ich hätte dafür auch die Brille gebraucht, um die zu sehen. Ja. Ja. Wenn die das auf den Markt bringen, diese Brille, ich glaube, die wird reißend weggehen. Ja. Natürlich wundert sich niemand, wo auf einmal Shinichi herkommt. Nö. Einfach da. Woher er alles weiß, er kann alles und naja. Aber ich meine, das ist ja schon längst total Standard, da wundert sich doch keiner mehr drüber. Ja, er schien sich hinter uns verschollen, als tot, aber er kann immer wieder Hinweise bringen, naja, alles klar. Mhm. Oho. Oh nein. Über Kopfarbeit. Besser als Kopfarbeit. Ei, ei, Captain. Das wäre so genial. Ei, ei. Alles klar, ei, ei, ei. Vielleicht haben wir in Film 17 das Vergnügen. Da ist wieder ein Schiff dabei, oder? Das stimmt, ja. Ei, ei. Leute, warum steht auf den Schildern Victory anstatt Victory? Was stand? Also, es steht ohne oder. Ehrlich? Ja. Ja. Ich hab's gar nicht gesehen, oh Gott. Das ist schlecht. Und wieder die Animation. Ja. Ja, die Englischkenntnisse der Japaner kennen wir ja schon zur Genüge. Ja. Who is Victory! Bourbon. Bourbon, ja, genau. Leuchtschriftanzeige, Tafel. Das längste Wort, das sehen, in dem sich Conan verwendet wurde. Ich weiß auch nicht, die haben hier in dem Film allgemein ein paar komische Worte und Satzbildungen. Diesen Abschnitt fand ich irgendwie schlecht. Ziemlich schlecht. Inwiefern, meinst du? Ja, das kommt noch. Erste Frage, wo kommen die ganzen Bomben daher? Ja, und wie? Magie. Kaito-Kid. Kaito-Kid. Einfach so. Bringt auf einmal alle um. Oder Luftspaziergang, ne? Ja. Ist einfach schnell, mal holt Nakamori. Oder Nakamura? Jetzt gehen die alle auf das Spielfeld, aber verteilen sich auf diesem Spielfeld überall. Ja, also... Und hauen gar nicht vor dieser... Wenn ich hören würde, dass diese Tafel darunter fallen würde, würde ich mich ja entweder aus dem Stadion entfernen oder auf die ganz andere Seite des Spielfelds gehen. Da steht gerade Victory an der Seite. Tatsächlich, ja? Victory, oh Gott. Ich weiß, vielleicht ist das ja auch eine Mannschaft. Keine Ahnung. Victory Osaka. Schlecht. Als ob ich meine Kamera zurücklassen würde. Das bin ich. Okay. Das ist irgendwie Realität, ne? Ah ja. Ich habe schon überlegt, eigentlich müsste er in letzter Sekunde die letzte Bombe entschärfen. Das ist eigentlich typisch Conan. Und als diese Uhr runtertickte, dachte ich erst an den letzten Film mit den 15 ja, Minuten. 15 Sekunden, Minuten, ja. Da, Kevin Spoiler ist da. Ja. Und... Ja, wie, was war das? Schau doch mal hin! Und hurra! Ja. Detective Boys, dumm wie immer. Die Tafel fällt runter, aber erstmal jubeln. Auch irgendwo Realität, ne? Ja. Ja, leider, ja. Zumindest bei dir. Gab schon mal einen anderen Conan-Fall, oder? Wo noch ein Haus verbrennt? Ja, und das einer, war so ein, Fall, so ein Füllerfall, glaube ich. Hat die Fotos gemacht, ne? Ja. Und jetzt ja, hauen die alle... Das war ein Füllerfall. Der ganze Film ist ein Füllerfall, ja. Riesenfüller, ja. Und die auf der Grasfläche hauen einfach nicht ab in die andere Richtung. Nö, Idioten halt, ne? They just das don't ist care. Ziemlich beschränkt. Conan ist ein typischer Anime-Charakter, überlebt alles. Muss er ja. Und blutet kein bisschen, also das ist... Ach, warum auch? Sind nur ein Ton Steine auf den gefallen, ah. Das ist ja egal. Ein Erdbeben. Ja genau, das ist jetzt bestimmt ein Erdbeben, nachdem ihr das gerade mitbekommen habt. Vor allen Dingen, die laufen alle noch nicht mal weg, so jetzt... Ja, jetzt müssen wir langsam anfangen. Manchmal fehlt echt die Logik. Wir stehen da in der Hoffnung, ja, das hält bestimmt nur in der letzten Sekunde an. Wie im Film, ne? Ja. Oh Mann. Wir sind alle vor Angst Film, erstarrt, ja. Leute, das ist, Die denken sich alle, bin ich im falschen Film? Nö, man kann ihn. Nee, das ist der 16. Nein. Ah, ich soll doch am 17. auftreten, verdammt, ich werde mich hier reingezeichnet. Und warum war ich im 15. nicht dabei? Ja, genau. Löschen. Nein. Freunde, die stehen immer noch da, anstatt dass sie sich mal davon wegbewegen, weil die also. Tafel könnte ja noch umfallen. Nee, die fällt ja in die andere Richtung, wissen sie ja schon. Die haben gesehen, wie es gezeichnet wurde. Die haben den Film schon mal gesehen. Ja. Das ist noch ein Laiendarsteller, die wissen doch alles. Die haben das Skript gelesen. Genau. Dann Conan der Held. Das ist wie beim König der Löwen. Alles abgebrannt, Scar ist tot und Simba geht nach oben. Ja. Der ewige Kram. Das kommt ja nicht. Ich weiß nicht, was am Ende kommt. Was? Da kommt Rafiki. Ich hab den Film zuletzt erst gesehen. Rafiki sagt, ja, okay, das weiß ich, aber läuft irgendwie gekommen. Und dann geht er hoch und der Regen kommt und das Feuer ist gelöscht. Ja, aber was kommt da für ein Lied? Läuft da ein Lied? Ja, danach. Wenn alles wieder grün ist. Ob es die Sendung wirklich gibt in Japan? Wäre gute Werbung. Also in Japan gibt es ja, bestimmt so viel Schleichwerbung. Wenn, ja, dann wird, wenn also hätte jemand schon, dafür bezahlt. Dass es in Japan Nachrichten gibt. Kann auch sein, dass die das dann abwandeln. Ich meine, das machen die ja mit amerikanischen Serien. Macht das ja oder mit Oni. Nintendo. Da heißen dann Sender nicht mehr ABC, sondern, keine Ahnung, XYZ oder so. CBA. CBA. Die Stimme ist nicht verzerrt. Hast du es gemerkt? Hm. Wo? Ja, die Stimme war gerade gar nicht verzerrt. Im Hintergrund sehen wir dann dieses Power-Musik-Plakat. Das haben wir vorhin auch schon mal gesehen. Power of the Music stand vorhin. Und Yoko Okino stand auch mit drauf, wer es gesehen hat. Muss ja. Wer sonst? Ja, müsst ihr nicht erzählen, dass sie verdächtig sind. Das wussten wir schon vorher. Aber es sind diesmal 4, nicht 3. Aha. Dann muss einer noch sterben. Der Superverdächtige. Ich habe, glaube ich, vergessen, wer der Dritte war. Man wurde das ja vorgestellt. Ah, ich habe den Namen alle nicht gemerkt. Das geht auch gar nicht. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer vom Aussehen ist. Ich finde es auch bei japanischen Namen schwerer, die zu merken, als bei deutschen oder Namen, die einem vertrauter sind. Zumindest wenn man halt das erste Mal das halt sieht und das zweite Mal. Wenn man den Film dann so fünfmal gesehen hat, dann geht das, dann kennt man alle. So bei Film 12, Hans Müller oder wie der da hieß, weiß man noch. Den kennt man noch, ja. Oh. Der Täter. Ja, den Zünden, genau. Jetzt, wo er zu Hause ist. Vor allem so eine schlechte Kamera mit so ganz viel Rauschen. Bild ist auch nicht klar. Warum nimmt er sich mal selber auf? So ein Idiot, ey. Vor allem, der muss ja einen Kameramann haben. Das war die NSA. Und anstatt alles zu verhindern, schauen wir mal zu. Ich verstehe das nicht. Warum machen die das nicht auf der Polizeistation? Anstatt bei ihm zu Hause. Das machen die. Weil Moria nicht, glaube ich, das Haus verlassen kann, ohne von den Presseleuten zu belagern. Ich meine, aber komm, das ist ja. Immer, egal welche Verhöre, die werden immer im Tatort gemacht. Und Shiratori ist auch mit dabei. Mai Kuraki steht auch auf dem 3D-Animation. Plakat. Mai Kuraki! Auf dem Plakat, neben Yoko Okino, steht Mai Kuraki. Ja. Oh mein Gott. Was die wohl für Titel singt? Was ist das? Sie könnte singen, Time After Time. War ja auch ein Filmende, das ist genial, ja. Schönes Lied. Oder Casino, la. Eigentlich sind alle Titel genial. Haribo, ach nee, was? Heido. Oh, die hätten dieses blöde Plakat auch ohne die 3D-Animation machen können. Das ist ja abartig. Oder auch nicht. Ah, Chiba darf auch nicht fehlen. Natürlich nicht. Die ganze Polizei immer bei jedem Film mit dabei. Nein, Naeko Mieke war noch nicht mit dabei. Ah, die brauchen Ja, kein Schwein. ich meine die Standard-Polizisten. Die fünf sind es ja mittlerweile. Also Megure, Sato, Takagi, Ja, genau. Shiratori und Chiba. Ich find's mal lustig, wenn die Bilder da aufhängen. Ja. Ja, und da ist noch ein Inspektor oder Kommissar. Ja, genau. Der Kerl. Ja, mach nur. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, ha? Film 13. Ja. Oh, Satos Auto. Der Aber Mazda warum RX-7. kreischt Sator nicht? Immer wenn sie schnell fährt, kreischt sie doch. Das macht sie doch nur in Gunma. Ach, nur ein Gunma, okay. Hey. Also, Ich der bin doch Film nicht ist ab blöd. 12, ne? Immer langsam. Ja, ist das nicht Konrad Bösherz von Yugi Muto? Muto, ne. Nö. Nein. Jetzt wieder weiß. Bürodetektiv Mori. Sind sich nicht so einig. Vielleicht haben das zwei verschiedene Teams bearbeitet. Ja, das, was er gesagt hat. Das ist aber die Stimme von Yugi. Ja, ist auch. Dann aber von Yami Yugi. Nee, nicht von Yami Yugi ist Sebastian Schulz. Ja, nee, das ist der Ja. 100%ige, mein Ehrlich? Gott. Ja, der Kleine halt. Ja. Sehr Da talentiert. hörte man das gerade voll. Und weißt Ja, du, ich höre ihn nur als Kind, als Yugi. weißt du, wer den noch gest der hat noch bei Digimon TK gesprochen. Oh Gott, das meinst du, das ist ja ewig her. TK? TK, ich glaube schon. Oder? Nee, nicht TK. Quatsch. Takato? Nein. Staffel 3, Takato, ja. Nicht, dass er seine Digimons hier rausholt. Wie eine, hinter der Tür? Ja, genau. Das Agumon. Alter! Oh, das ist die Standard-Synchronstimme von Jesse Eisenberg, deswegen. Ja, okay, ich habe zuletzt Zombieland geguckt. Oh, wie ist der Film? Zombieland ist ein total geiler Oh. Film. Ich habe den jetzt schon dreimal oder viermal gesehen. Oha. Also, ja, genau. Mit den Brille hinschauen, ne? Also, hä? Ah. Es hat mir nicht so gefallen. Es kommt da diese ganze Background-Story. Ja, ich weiß auch Es wurde ein nicht. bisschen langweilig. Ja, finde ich auch, ja. Ich wette einfach, Connens Brille, ja? Wo man das so eben gesehen hat, ist bestimmt eine Google-Brille. Eine So Google-Brille. werden die bestimmt funktionieren. Seit 1994 gibt es die Google-Brille schon in Japan. Ja, in Wirklichkeit ist die von Agasa entwickelt worden. Und Google hat die Idee übernommen. Und jetzt, wo das Lied kommt, ich dachte, der Film wäre vorbei. Ja. Ich dachte, das wäre das Ja, Ende. aber Hä, was? es ist auch, Wäre der kürzeste Film ja. überhaupt. Aber es ist auch kein deutscher Untertitel. Also von daher, eigentlich bringt einem das nicht Ja, viel. stimmt. Warte mal, Songtext und Untertitel? Audio und Sprache. Nee, kann ich nicht. Warte mal. Deutsch, Deutschland. Oh, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Aber auch mit einem Gelb, ne? Ja, also nur gelbe Untertitel, nur japanische, ja. Und mit einem Und 3D-Ball! deutsche kann ich nicht einstellen, ne? Komisch. Ja, obwohl die 3D-Effekte, wenn die so einzeln angepasst sind, dann ist das in Ordnung, aber wenn du dann diese große Masse hast, dann ist das echt schrecklich. Ja, aber das mit dem Schießen sieht trotzdem total beschissen aus. Das sieht so aus, würde der Ball in Zeitlupe fliegen. Einfach weil dieses 2D und Ja, 3D, ich keine weiß, Ahnung, was das du passt meinst. nicht. Ich meine, es kann stimmen, es kann auch passen, weil TMNT ist ja auch so animiert, aber das ist halt, weil es 3D ist und dann 2D reingemacht wird. Genauso wie bei Teen Titans. Das damals war, dass die auch die Anime-Elemente da reingebracht haben in den Cartoon. Machen die das in TMNT auch, nur halt in 2D, 3D. Aber das klappt gut. Aber das klappt irgendwie nicht hier. Ich weiß nicht. Ja, dann sind auch schon mal diese Oldschool-Zeichnungen besser, wenn man sich so erinnert an Super Kickers 2006 oder so. Da wurde das dann ja alles dann noch gezeichnet. Ja, das finde ich auch viel schöner Ja. als Yeah. sowas. Also ich mag den Auch wenn ich Film. allgemein 3D-Animation liebe. Aber nicht, keine Ahnung. Ein verschwitztes Schweinsband, ja! Man wusste aber dort direkt schon, dass das irgendwas noch Zu mit dem tun Film haben zu wird, tun haben klar, wird, ja. klar. Ja. So hätte es eigentlich bei jedem Charakter sein müssen, so ein bisschen Hintergrundgeschichte, damit man noch weiß, wer der ist. Und nicht nur bei einem. Fehlt mir irgendwie ein bisschen. Boah. Yamamori, Yamamura. Nakamori, viel Glück für den Kampf. Ein kleines, dickes Notizbuch. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. O, Y. Okino Yoko. Ja. Am 3.12. Übrigens haben wir uns, glaube ich, eben komplett vertan. Ich sehe gerade, wenn Toff wirklich, Toff wird von Marie-Louise Schramm gesprochen. Ja, genau. Ja, aber die hat Kasua nie gesprochen. Kasua wurde von Anja Stadlober synchronisiert. Nein. Ich hatte das auch im Kopf, aber nein, es ist nicht so. Und Spinelli hat auch eine andere Stimme. Was? Spinelli hat auch Anja Stadlober, genauso wie Kasua. Das hier ist die Stimme von Marie-Louise Schramm und die hat Karin Digimon synchronisiert. Wenn ich Kevin wäre, würde ich ja bei Kasi mal nachfragen. Und auch Angela, bei Angela Anaconda, ja. Ja, die meine, die ist... Aber das ist nicht Kasua? Das ist Anja Stadlober. Wie ich eben sagte. Wahnsinn. Aber es hört sich doch so ähnlich an. Sie hören sich ein bisschen gleich an, ja. Oh mein Gott, wie kann ich mich da so vertun? Ich fühle mich so schlecht. Puh. Kai Muraki stand da. Mein Kuraki. Ja, aber eben war da nicht eben Kai Muraki? Nee. Vorhin war es richtig, das weiß ich noch. Weil sie ändern ja gerne mal was um, von wegen Oni und so, ne? Dass man nicht weiß, was damit gemeint ist. Jetzt hängen die Fotos wieder. Ja, auf einmal. Magic. Kaito Kid. Kaito Kito. Viel Glück für den Kampf. Auf Yoko darf man nicht sauer sein. Nö. Nee, niemals. Der Hinweis aus dem Notizbuch. Ein Hinweis. Ja, der Deckel ist weiß. Ein Hinweis. Genau, heute Abend gibt es Reis. Jetzt geht's los hier, Kogoro. Kinderschänder. Ist doch nur Spaß. Ja. Da wollte ich nochmal nachgucken, wie das genau aussieht. Diese kleinen, feinen Hinweise. Sehr klein, sehr fein. Da denkt eigentlich niemand drüber nach. Und selbst wenn, kommt man nicht auf die Lösung. Ja. Mhm. Oh Mann. Der Computer sieht auch ein bisschen so aus wie der typische Hacker-Computer. Ja. Mit Windows 7 drauf. Ich glaube, eigentlich benutzen Täter den gleichen Computer wie andere Menschen auch. Ich denke schon. Bei Conan nicht. Ja, Täter sind hier auch komplett schwarz gekleidet. Haben immer große Augen. Weiß, ja. Und creepy, Und creepy weiße Zähne. Lächeln. Sie putzen sich Zähne. Ja, stimmt. Die Doktor Zahnpasta-Werbung. West. Ja. Langsam steuert das Bissen auf das Finale zu. Ja. Langsam aber sicher. Ja, der Film dauert ja auch nur noch eine Ich Stunde. dachte eigentlich, ehrlich gesagt, nach dem ersten Vorfall wäre es damit gewesen. Also, ja. Ich finde, das Stadion fehlt momentan ein bisschen. Bisschen, ja. Ah, da Ist ist zu sehr es. in der Detektei. Ach, da geht's schon weiter. Das Nationalstadion in Weiß. Was geht mit Sonokos Sonne mit Sonokos Jacke? Macht sie so eine mit so einem fetten Totenkopf hinten drauf. So eine J-League-Hallen, ich weiß gar nicht, ob es die in, die scheint es in Japan ja wirklich zu geben. Anscheinend In ja. Deutschland würde sowas gar nicht vorkommen. Da gibt es ja Nö. nur Public Viewing. Wenn überhaupt, aber nicht bei der Bundesliga. Meine Bundesliga, ne? Die Chinese ist ja quasi Bundesliga, ne? Ja. Also japanisch halt. Das japanische Pendant Ja. dazu. Von da, oh. Nicht das französische. Trainer! Hey, ich habe einen Namen! Das wäre mir jetzt aber schon zu anstrengend, diese ganzen Spiele auf diesen verschiedenen Bildschirmen anzugucken. Der Typ hätte jetzt auch sagen müssen, viel Glück, Mitspieler. Oh Mann. Ei sieht doch nicht besonders begeistert aus. Agenta findet's cool. Alle zur gleichen Zeit. Als dort kam, dass es 10 Spiele sind, dachte ich mir schon, 10 Spiele. Ach. Interessanter Gastauftritt, Ja, sehr interessant. der auch im Booklet Erwähnung fand. Genau, fand ich auch schön. Dass ihr Nachname von der Synchronsprecherin kommt, wusste ich bisher gar nicht. Ich auch Ich nicht. kannte nur andere Fälle, wo das übernommen wurde. Zum Beispiel bei. Matsuri Genau. Da wurde halt der Takagi? komplette Name übernommen. Und bei Genau. Chiba der Nachname. Eine große Ehre, ne? Und wie das bei Eris Sekretärin ist, die ja auch aus dem Anime stammt, weiß ich gar nicht. Könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Was ist das? Alles gut. Sind wir beim Zahnarzt? Ja, abgesaugt wird grad, ne? Bei Dr. Areide, ja. Oh, ja. Der müsste auch mal wieder auftreten, finde ich. Den haben wir auch schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Also, ja. Ja, es ist den Wermut nicht mehr in seiner Hautschrift, ne? Das ist schade irgendwo. Ja, also, stimmt, ja. Areide-Sensei, ja. Wo der Mord dann noch von Conan extra vertuscht wurde damals. Mori Kotono. Jetzt will Kokoro es aber wissen. Ich glaube, Kokoro ist der 11. Stürmer. Viertel nach fünf. Wir haben Viertel vor vier. Oh. Ich darf ja keine Uhrzeit im Podcast sagen. Ich hab's wieder getan. Ja! Yeah. Mein Soll erfüllt. Wenn ihr den Film jetzt nicht um Viertel vor vier guckt, müsst ihr warten, bis es Viertel vor vier ist und dürft dann erst weitermachen. Und dann weiterschauen, ne? Denn wenn ihr zu einer anderen Uhrzeit guckt, könnte das ein verzerrtes Weltbild ergeben. Ja. Unter Umständen, ja. Da könnt ihr nicht genug Hunger haben, wie wir jetzt gerade, oder? Oh, Mann. Nee. Aber du, Sato, du guckst nicht richtig. Der Blick ist so... Der Conan-Blick. Ja. Da dachte ich noch... Und der typische Blitz... Das bräuchte einfach ein Wiki-Artikel, oder? Der Conan-Blick. Der Conan-Blick. Ich dachte eigentlich, es ist noch 5 Minuten und der Film ist vorbei. Jetzt kommt der schlafende Kokoro und alles wäre gut. Ah, schon wieder ein narkoleptischer Anfall. Ja, das liegt aber auch daran, dass die Filme ja eigentlich nicht 2 Stunden fast gehen. Naja, doch, oder? Und... Nein, die gehen doch normalerweise nicht so lange. Sondern? Oder? Ich guck jetzt. Moment. Ich auch. Ich hab hier 15. 110 Minuten. 16. 16, 106 Minuten. Okay. Warum hab ich denn im Kopf, dass die sonst nicht so lange Weil die vielleicht schneller verging, vom Inhalt her. Weil 16 lange Ja, wir hatten halt diesen großen Background, ne, von den einzelnen Charakteren. Aber 15 war auch viel cooler. Man hätte auch eine normale Conan-Folge draus machen können. Ja, wir hatten ja schon mal eine Folge mit im Stadion, ne? Aber die wäre nie so dramatisch gewesen wie das jetzt hier. Wir wissen genau, wer es sein könnte. Ah? Super. Im Telefoncut. Wir wissen genau, wer es sein könnte. Also, ja, klasse. Das wusste ich vorher auch schon. Es gibt 5 Verdächtige. Oh Mann. Komm, brech ab, du kannst es nicht. Oh. Ja, ich mag's. Oh, hab ich dich gefragt? Hm. Damit ist auch eigentlich klar, wie das weitergehen wird mit den 10 ja, Toren. Klar. Leider ein bisschen vorhersehbar, muss man sagen. Leider, ja. Ei. Diese 100 Fernseher, ey. Da ist doch unsere Bundesliga-Konferenz viel einfacher. Ja. Übrigens auch die gleiche Uhrzeit, oder? Startet ja auch 3:30 und geht dann bis 5:15. So wie in diesem Fall. Also am Samstag. An den anderen Tagen natürlich nicht. Wie kam Conan jetzt dahin? Maurice steigt ein über Conan und ja. Haben eigentlich Polizeilichter, also sehen die in Japan wirklich so aus, dass Ja, sie so komisch zusammenhängen? ja, ja. Ja. Okay. Ja, ich weiß. Gleich geht's weiter in den ganzen Stadien. Alle meine Träume fliegen. Okay. Ich dachte, jetzt wäre ein Ende gut. So. Ich würde mal Ein wissen, ob Cliffhanger. die Bandenwerbung hinten im Stadion Originalsponsoren sind irgendwoher oder ob das einfach auch nur. Das wäre cool. Wie zum Beispiel Victor. Das wäre cool. Das ist Oh bestimmt eine Mann. Firma. Ja, es gibt doch so eine. Victory! Oh ja, jetzt fangen wir wieder an mit dem hässlichen 3D-Animation. Und getroffen. Die Latte. Ja, am Klapphandy die Leistungen verfolgen. Ziemlich Das dachte ich mir modern, auch. Und das im Tunnel, oder? Sind die dann im Tunnel? ne? Noch ein Full HD, ne? Sieht Wahrscheinlich. so aus, aber. Mit LTE, ne? 2 Jahre, also. Und Megure guckt überall hin und macht auf die Straße. Alter, Autopilot, ne? Polizeiwagen. Puh. Und Sonoko dran im Stadion. Muss ja so sein. Klar. Sonoko mit ihrer Hardcore-Jacke. Ja. San Pauli-Fan. Oh Mann. Die sind die Einzigen, die keine Fanshirts irgendwie anhaben. Oh. Das ist bitter. Getroffen. Oh Aber Meruem muss ja auch nicht auf die Straße gucken, der fährt ja auch gar nicht. Stimmt. Oh, er fährt Moment, gar er nicht. nicht? Sondern Oh mein Gott, japanisch, ich dachte ja. eben, der Sondern sein fährt. Kollege. Hey Ja, Kollege. wir Ja. haben die deutschen Hat auch keinen Autos. Namen. Unnamed Police Typ. Bei den japanischen Autos ist ja anders als bei Der kriegt uns. einen Wiki-Artikel. Polizist, Film 16. Ja. Welcher denn? Ja, Fahrer. Welcher? Inspektor Megure ist So, Fahrer. ja. Nee, Kommissar Megure. Oder Inspektor, das ist Kommissar, die Megure. Frage. Ja, Inspektor heißt er ja in im der Film Anime-Serie Inspektor. Im und Film in. Inspektor eigentlich, ne? Und im Manga Kommissar. Im Manga Und in Kommissar. den Filmen weiß ich gar nicht, wie nennen sie ihn da. Ich glaube, das ist Wieso? an den Anime angelehnt, also Inspektor. Ja, im Anime Inspektor, im Film Inspektor und im Manga Kommissar. Kommissar, glaub, oder? Ja, das ist die große Frage, weil man das nicht eindeutig übersetzen kann. Weil die Ränge in Deutschland irgendwie ein bisschen austauschbar sind. Da hatten wir im Wiki mal ganz lange drüber diskutiert, wie man das jetzt handhaben soll. Ja, Manga. Manga ist hier original. Ja, so machen wir es auch. Ja, finde ich auch richtig so. Aber ich glaube, im Deutschen ist das so, Also dass in ins. Episodenartikeln könnte ich es akzeptieren, wenn der Inspektor Meckerei steht. Ich glaube, Inspektor und Kommissar sind bei der deutschen Polizei irgendwie gleichgestellt oder haben ähnliche Weiß, Aufgabenbereiche, von nee, daher kann man glaube gar ich nicht nicht, sagen, oder? was höher und Nee. was niedriger ist. Demnach Ich kann mal jemanden fragen. ist das austauschbar. Der Vater eines guten Freundes von mir ist Polizist. Arbeitet bei der Kripo. Mach das mal und sag dann mal Kase, wie sie es machen sollen. Ja, dieser Mittelteil, der ist eigentlich bei jedem Film irgendwie ein bisschen. Ja. Wenn man genau darauf achtet, wie Megorels Augen manchmal stehen, ist das ziemlich. Megorels Augen. Das sind immer diese, bei diesen kleinen Punkten, da ist es immer sehr auffällig, wenn die irgendwie ein bisschen Ach fehl am so. Platz sind, weil das sehr, sehr schnell sehr lustig aussehen kann, wenn die nicht auf einer Höhe sind. Herr Motorrad. Kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass Mori dann halt in dieser Menge da läuft und so. Das fand ich aber eine erstaunliche Geschichte. Ich auch, ja. Dass manchmal Und nicht alles so auch aussieht, damals wie es schon im scheint. Anzug, ne? Aber wie gesagt, dass er so mit den ganzen Fußballleuten da unterwegs ist und am, weiß ich, rumbrüllen oder was auch immer die da gemacht haben, konnte ich mir bei ihm nicht vorstellen. Ja, es ist ein Film. Also nicht, dass die Filme negativ sind, aber manchmal. Character. Ein Riesenfiller. Ja, man weiß es halt nicht. Im zweiten Film, das mit der Trennung von Eri und Kogoro, das ist ja wohl auch Realität gewesen. Ja, muss ja nicht. Ja, aber der zweite Film ist allgemein ein bisschen mehr ins Canon. War da nicht. Nee, war das der erste oder der zweite, wo Shiratori Das war der aufgehört hat? erste, glaube ich. Oder? Ja, der erste. Und er wurde ja auch übernommen. Ja, es ist. Ich meine, dass Sachen Canon werden können aus Filmen, das wissen wir Ja. ja. Das ist ja aber auch im Anime so, also kein filmexklusives. Conan hat einen Peak auf seiner Jacke. Er ist das Peak Ass. Stimmt. Ja, Anspielung auf Film 2 oder was? Ja. Fünf Jahre her. Auf der Rückseite seiner Jacke steht auch Ace. Badabam. Oh, spannendes Ace Attorney. Fußballspiel. Einspruch. Und aus. Herr Kommissar. Ist er doch Kommissar. Oh, aber echt? Und kein Inspektor. Im Film auch. Wir sind so verwirrt. Kaseya im Wiki nachgeschlagen. Bei uns, ja. Sie ändern es einfach alle paar Sätze und deswegen merkt es niemand. Immer abwechselnd, Kommissar, Inspektor. Befördert, degradiert, befördert, degradiert. Wir wissen es ja. Wenn man telefoniert, ist der Hauptkommissar am Telefon. Sie sind befördert. Sie sind inkarniert. Was? Die Leute. Ein Stadion, welches wohl? Alle gemütlich hinsetzen, ja. Würden Sie kurz den Fernseher für uns Schauen wir anschalten? Nö, erstmal nö. Fußball schauen, ne? Nö. Geile Szene, Sie sind geile Szene. festgenommen wegen Nichtanmachen des Fernsehers. Mach doch selber an. Ja, Ah, ja. TNS, ne? Wieder Schleichwerbung hier, ey. Überall. Vor allen Dingen, damit es auch ja vor der Unterrückseite, ne? Das ist. Jetzt ist es weg auf der Rückseite. Stimmt. Filmfehler. Das ist einfach nur, Con hält es so weit weg, dass man sie Ja. versehen kann. Nee. Boah, ist Die der Pixel Qualität ist so schlechter schlecht des Bilderrahmen. Films. Ja. Das ist so weit weg, dass man sich mehr erkennen kann. Oder den ausgetauscht. Das kann gut sein. Hinterm Sofa. Ja. Auf dem Blu-ray erkennt man es bestimmt, ne? Ja. Oh Mann. Hä? Standbild hinten? Ah, nee. Lautstärkeregelung durch Farbe. Oh, das ist so 90er. Du schaffst es nicht, du hast keine Chance. Gib lieber auf. Oh, oh. Kann er sein Team zum Sieg führen? Er würde sich, glaube ich, mehr freuen, wenn nicht. Oh. Und? Tor. Goal. Goal. Jawohl, drin ist er. Mann, freu dich doch. Ich kann das auf dem Monitor nicht erkennen, das Bild ist zu klein. Sie brauchen einen größeren Fernseher, verhaftet. Und den Fernseher auch für Schlagnahmen, ne? Ja, genau. Das geht gar nicht so. Also. Nehmen wir mitgucken in der Polizeistation weiter. Und ein Auto auf dem Weg hin. Merkurei fährt ja nicht. Nee, da fährt der Lohne-Polizisten, der übrigens jetzt nicht dabei ist. Das heißt, der sitzt die ganze Zeit im Auto. Ja. Der tut mir schon leid. Das ist nicht wichtig genug. Vielleicht sucht er einen Parkplatz. Degradiert, um im Auto zu sitzen. Warum hat er ein Holzpferdchen in seinem Regal stehen? Bei den Preisen. Das ist auch ein Preis. Der Fall mit den roten Pferden. Ja. Motora, ja, genau. Motora, ja. Da ist jetzt auf einmal das OU und kein Dach drauf. Dann lieber OU. Das soll einer verstehen. Mann, Kevin, was die Stimmung am Arsch. Das sah so aus wie ein Kalopf-Konzert. Mensch. Und Klapp-Handy bei Kokoro. Wer ist da? Ja, das sage ich dir jetzt auch bestimmt. Das ist so wie die Frage, in einem Horrorfilm. Ist hier wer? Ja, ich bin in der Küche. Ja, natürlich. Wer ist da? Ja, ich bin's, der Täter, so und so heiße ich. Holen Sie mich gleich ab. Wir uns mal treffen. Außerhalb des Films. Ich habe auch so einen kleinen Fernseher, nehmen Sie den mit. Und die Detective Boys. Aha. Erinnert uns ja an einen ganz bestimmten Manga-Fall. Ja, ich benutze die Brille irgendwie häufiger jetzt mal. Vernomotor. Bisco. Move it, Angel. Nicht wahr? Bitte? Move it, Angel. Genau, ja. Das auch, ja. Ich meinte den Fall mit Pisco. Das auch. Feine, ja, feine Fälle. Als wenn Ran und Sonoko jemals so im Fernsehen gezeigt worden wären, wenn das realistisch wäre. Also war oben links war eine Webadresse. Ich muss nachher schauen, ob es sie wirklich gibt. Aber, es gibt ja auch, also ich weiß, dass es beim Eishockey zumindest auch diese Camps gibt, die wo dann so zwei Besucher dran gesucht werden. Ja, in Amerika beim Baseball auch. Ja. Ja, aber ausgerechnet Ran und Sonoko? Ja, weil also in Deutschland, die wo keine Fanartikel anhaben. Also in Deutschland werden ja nur Politiker rangezoomt, oder? Oder Frauen von Leuten. Beim Eishockey nicht, aber das wird ja oder auch nicht. Oder Spieler, die gerade auf der Ersatzbank oder auf der Tribüne sitzen, weil sie nicht mitspielen können. Meine, du kannst ja nicht irgendwelche No-Name-Charakter da einblenden. Dann fragen die sich wieder, oh, wer sind die denn? Die wurden gar nicht vorgestellt. Haben wahrscheinlich angeblendet. Muss irgendjemand Berühmtes sein, schau mal. Boah. Die sind doch berühmt, das sind Ran und Sonoko aus Detektiv Conan. Natürlich steht der Täter genau im Schatten. Darauf kommt doch kein Mensch mit dem Briefkasten. Darauf kann kein... Clever. Gesicht kann man nicht erkennen, aber die Tasche. Das ist bestimmt Jin. Hat sie eine Glatze rasiert. Hat den Hut abgenommen. Also auf der Klebstoff zu der Zeit, wo der Umschlag im Briefkasten landet, noch so. Also, ja. Aber vielleicht kommt jetzt da was mit Erläuterung von wegen Luftfeuchtigkeit und sowas. Nein. Ich meine, vielleicht. Das muss man sich denken. Manche Sachen bei Conan muss man sich denken. Ja, hat er nicht ganz erklärt. Setzt er voraus. Das ist Allgemeinwissen. Ja. Bei Conan sowieso. Das ist alles Allgemeinwissen. Oh Mann. Dum, dum, dum. Oh oh. Und Yugi Muto hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Oh mein Gott, es ist Yugi! Zeit für ein Duell! Crossover! Das war früher viel cooler, mit 2000 Lebenspunkten. In Amerika soll es ja auch Karten von Detective Conan geben, aber von denen habe ich noch nie irgendwie was zu Gesicht bekommen. Oh, mir auch. Also ich kenne nur das normale Kartenspiel mit Kreuz, Pika, Skaro und so. Was? Was für ein Kartenspiel? Ja, das normale Conan-Kartenspiel, was wir auf dem Japan-Tag auch hatten. Ah, ach so, das meinst du. Ja. Halt nicht so. Der Motorrad. Motorrad. Das ist falsch. Nö, stimmt nicht. Immer wenn Conan irgendwas schätzt, stimmt es trotzdem. Auch bei den Wahnsinn. Bei den Fallauflösungen nimmt er irgendwas ganz Absurdes an, dass irgendwo die Tafel weggeflogen ist, hier und da und jenes. Und genau stimmt so natürlich alles, genau so, aufs Wort. Habe ich nicht recht? Stimmt, woher weißt du das? Ja, ich habe den Film schon gesehen. Ich fand es gerade sehr lustig, bei dem Flashback wieder anfing, so als der Flashback so kam. So ein Rückblendungsgeräusch. Ich dachte, der Typ ist genau die Latte in der Mitte. Verpiss dich! Kevin, hab ich kinderfreundlich. Sieht auch ein bisschen so aus wie Conan, finde ich. Die sehen alle so ein bisschen aus wie Conan. Halt so, aber ja, man kann nur Conan zeichnen. Conan ist die Grundvorlage. Er kann auch nur Shinichi zeichnen, deswegen sehen auch alle Teenager aus Shinichi. Dann zeichnet man die beiden und dann radiert er irgendwelche Elemente weg und dann macht die Nase anders und so. Ja. Nee, er geht zu seinen Assistenten und sagt, hier, ändern wir irgendwas. Ja, er hatte doch auch... Ich stelle das vor, die ganze Spende wird eigentlich immer nur... Mach mal hier die Nase hin. Die ganzen Bände bestehen eigentlich in der Rotzeichnung immer nur aus Ran, Shinichi und Conan. Und das wird dann abgeändert. Er hatte doch auch mal gesagt, er kann Shinichi oder Conan viel leichter zeichnen als Kaito Kid. Deswegen gibt es so wenig Bände Filme mit Kid. Oder die Bände sind eigentlich von den Assistenten gezeichnet und Aoyama zeichnet die Short Stories. Boah, so gemein, boah. Philipp, du bist raus. Wieso findest du die Short Stories so schlecht? Also es war, also es war uns eine Gürtellinie, also. Der war echt mies, Philipp. Jetzt hast du es gepackt. Okay, ich gehe schon. Jetzt, wo es spannend wird, den Spoiler-Teil überlasse ich euch. Ja, ich gehe. Spannend? Wo ist das bitte gerade spannend? Da muss ich auch langsam gehen, oder? Ja! Boah, der Junge sieht echt aus wie Chinichi in klein. Noch mehr als Conan. Der ist Chinichi, also ähnlicher als Conan. Da. Die Dosen sehen aus wie dieser Zitronentee aus dieser einen Folge. Nicht Popsi. Apropos Popsi, in 2078 nehmt ihr Cola. Who? Und nicht Popsi. Voll komisch. Müsst ihr mal gucken. Die Haarsträhne, die da so absteht von ihm. Diese einzelne von dem. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder? Dieses Stadion. Wie macht er das? Die muss ja kürzer sein als der Rest seiner Haare. Wow. Ach so, im Profil so. So ein Horn. Das ist seine, ja, kennt der Anglerfische? Ja. Nein, ey. Vor allen Dingen steht die irgendwie immer anders. Wenn man ein Profil guckt, steht die einfach so nach vorne. Wenn man nach hinten, wenn man von hinten guckt, dann steht die so zur Seite. Die ändert sich immer. Naja, das ist was Besonderes. Aber bei Shinichi, beziehungsweise Conan, finde ich immer diese Spitze hinten im Nacken, die immer so zur Seite raussticht. Die Haare bei Conan sind so scheiße. Hey, nein. Wunderschön sind die. Die sind durchgewuschelt. Der Rasen ist auch schön, oder? Ja. Vor allem schön gerade Markierung. Keine Erdlöcher. Muss mustergültig. Noch etwas. Dass der Täter nicht über ihn herfällt, ist auch immer wieder komisch, ja. Er ist schockiert. Außerdem ist Conan nur ein Kind. Dem glaubt sowieso keiner. Oh, jetzt geht's los. Wie heißt denn der Täter überhaupt? Hat sich jetzt jemand gemerkt? Nakaoka. Ich weiß, dass es ein Motorrad nicht ist. So, und bumm. Nein. Genta hat ein Autogramm von Hide auf seinem Ball. Ja. Ist mir ja aufgefallen, dass er das gekriegt hat. Oh, stimmt. Mir auch nicht. Eieiei. Das sind zu viele Bomben. Seit wann ist Yugi so unglaublich böse? Oh oh. Oh, der Zahnarzt. Der Zahnarzt ist wieder da. Der Zahnarzt ist der 11. Stürmer. Da denkt man sich, man hört sich hier so schön einen Audiokommentar an und dann ist man doch beim Zahnarzt gelandet. Ja, ja. Irgendwie schon, ja. Warum haben die Flaggen in 3D animiert? Das wird alles in 3D animiert. Die haben noch Geld übrig bei der Produktion. Ah ja. Selbst dieser Warnungsblitz ist andersrum. Ja, gespiegelt. Ja, bum, bum, bum. Ein paar Bomben haben noch gefehlt. Die Straße ist leer? Also... Da stürzt alles so herab und Conan und er steht da so und... Ja. Der umgedrehte Warnungsblitz. Ja. Naja, die Schrift haben sie halt nicht umgedreht, weil sonst kann das keiner mehr lesen. Wie bei der Feuerwehr immer, wenn die kommt, ja. Oder Krankenwagen. Da. Oh, schaltet sich ab. Jetzt. Blut. Mein Handy sagt mir nicht, schaltet sich ab. Mein Handy geht einfach aus. Sind ja auch keine coolen Klapp-Handys. Ran, geh ran! Und er blutet endlich mal. Warum gehst du geh nicht ran, Mori. Geh ran, ran. Geh ran, Mori. Ach, dafür war eine Schweinsband gut. Ja, um das Blut aufzufangen. Natürlich. Sonst würde er verbluten. Zu viele Blut. Alles total gut durchdacht hier. Schweißbänder sind eigentlich dazu da, um Blutungen zu stoppen. Und die Moralpredigt. Und danach bricht der Täter weinend in Tränen aus. Jetzt hat er Conan! Jetzt hat er ihn. Immer dieses typische Anime-Augen wackeln. Nani? Ob Conan das auch sagt? Großer Bruder, ich weiß nicht. Großes Arsch, böser nicht. Großer Täter, großer schwarzer Täter. Tomophomie hört sich an wie so eine Krankheit. Also bitte. Bumm. Die Lage spitzt sich zu. Du bist nur ein Kind. Das Stadion war und bestimmt jetzt, teuer. Die Szene hat mir richtig gut gefallen. Achtung. Wo er den Ball tritt. Nee, mal Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt, wo der Ball aufs Tor zufliegt und dann... Das schon vorher. War so genial. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ich auch nicht. Und dann diese Musik dazu. Dum, dum, dum. Ja. Dum, dum, dum. Klasse. Das und hat der mir Ball sehr ist platt. Gut gefallen. Da ist er platt. Und jetzt ist es vorbei. Damit habe ich nicht gerechnet. Toll gemacht. Muss ich loben. Ja. Die unerwartetsten Elemente sind immer die besten. Vor allem, weil man jetzt denkt, ja, jetzt ist es vorbei, er kann es gar nicht mehr schaffen. Film vorbei, ne? Ja. Ja, jetzt aber stimmt dann Conan kommen ja endlich. Die Rettenden. Oh nein! Erstmal so, oh nein, Ayumi! Oh nein, Ayumi! Oh nein! Oh Gott, er auch! Und er! Mist. Ah, sie sind überall! Ei hätte ich noch ertragen, aber die drei! Oh Gott, wenn Ayumi da ist, dann ist auch. Nein! Wenn Ayumi da ist, sind die anderen beiden ja auch nicht weit. Durchrutscht, jawohl. Also die Distanz, die mit dem Ball schießen, die finde ich, ist ein bisschen fragwürdig, ja. Ob man das schaffen kann. Also mir fängt es voll für so Erstklässler, ja. Ha, die können es halt. Aber sehr präzise geschossen. Haben die über Conan gelernt. Stell dir vor, die schießen ihn daneben und der Ball ist weg. Oh ja, müssen wir sterben. Alles Sorry, noch. Conan. Im nächsten Film treffen wir wieder. Kommt dann, wenn sie nicht treffen, kommt in die Outtakes. Oh. Da, Karl, habt ihr eben gesehen, Karl? Dieses Gesicht? Von Conan? Oh oh. Und die rettende Person... Das wusste man aber irgendwie, dass da noch Ei auftauchen würde. Klar. Ja, aber... Ei hat eben... Ei hat eben die besten Auftritte. Stell dir vor, sie trifft jetzt die Latte. Oh, Ei, ja, ist der eigentliche Hauptcharakter. Tja. Conan, doch nicht Ei der elfte Stürmer. Ein Fall. Dann wird Conan wieder rausgemobbt aus der Serie. Ei übernimmt das wieder, wie damals bei Kirins Horn. Genau, ja. Stimmt. Mit Kaito Kito. Das fand ich auch mal sehr schön, dass Conan nicht ermittelt, sondern die anderen. Aber das Ende war dann ja doch ein bisschen... Ja, mit Kenta, ne? In dem Loch im Boden. Ja, vor allem, dass Conan auch wieder mitgemischt hat. Das war dann... Ich muss ja sagen, dafür, dass ich die 3D-Animation so scheiße finde, arbeiten die aber ziemlich gut mit Unschärfe. Bei Explosionen und sowas. Da wird das immer so teilweise unscharf. Ohne Brille. Boah, das sieht doch gar nichts. Ja doch, er hat ja die Brille nur auf, weil er sonst, ne? Was redest du da eigentlich? Hä? Conan stand dann übrigens vor einem Greenscreen, ne? Also genau. Das... 13, 12, 11, 10. Bei mir ist schon 9, 5. 8. Oh. Ja, schneiden wir raus. 5, 4. Und vor allen Dingen. Schuss. Vor allen Dingen auch, dass. Jetzt schieß mal. Dass er diesen Schuss so. Er hat ihn ja nur einmal gesehen, ne? Er hat ihn gar nicht selber ausgeübt, sozusagen. Er hat's gesehen. Ja, er ist der 11. Stürmer. Das kann jeder. Ja. Von. Vor allem so einer Situation. Klar. Und der Fall. Können wir das auch, ne? Das erinnert mich an die Powerkick Boots, als sie das erste Mal eingesetzt wurden. Als er das ganze Tor weggefegt hat. Ja, aber ich glaube, das. Oh. Ja, das, stimmt. Boah, das ist schon heftig. Glaube ich, auch nur im Manga, oder? Das weiß ich gar nicht. Okay, Film vorbei. Ja, alle freuen sich. Können wir gehen, oder? Ja, das war der Audiokommentar. Ach nee, wir haben noch ein bisschen. Was mich aber eben auch so ein bisschen wundert, ist, das Stadion ist so ein bisschen ramponiert und so und die stehen da alle noch so, als ob der Rest nicht einstürzen könnte. Tja. Holt er das Messer raus und sticht Conan ab. Ende. Yay. Sie sind zwar ein Arschloch, sie sind ein böser Täter, aber hey, lachen wir doch gemeinsam drüber. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Ja. Erstmal das ganze Stadion in die Luft jagen. Oh, Hälfte des Films vorbei. Jetzt kommt das Lied. Ja. Aber auch wieder mit japanischen Untertiteln. Also letztes Mal war es, glaube ich, noch... So, ja. Nun sind das Spoiler-Bereich. Alle, die jetzt nicht mehr mitschauen wollen. Oh Mann. Also mir gefällt das... Ich finde diese... Mir gefällt das Lied ja sehr gut jetzt am Ende. Ich wollte sagen, die Animationen sind auch klasse. Dann sieht man nämlich, wie die in Japan mal spielen. Das sieht man ja normalerweise nicht. Es sei denn, man verfolgt die japanische Fußballliga. Und wie das da so abgeht. Ah, ich finde das überhaupt eine tolle Idee, wie sie immer in dem Ending dann auch die richtigen Szenen oder besser gesagt Orte dann einspielen lassen. Ist auch immer genial, wenn die zeigen, wie es im Film war und wie es dann in der Realität ist. Also direkt nebeneinander hier mit dem kleinen eingeblendeten Bild. Also überhaupt, die Filme sind... Das ist übrigens gerade das Bild gewesen mit der Brücke. Ja, also ich finde sowieso, dass die Filme überhaupt realitätsnah sind, was die Orte betrifft. Das ist ein großes Plus. Das haben aber Animes mega oft. Das ist Animes mega oft und sind auch echt immer mega geil gezeichnet, die echten Orte. Ich weiß, hat jemand von euch 5 cm? Ja, hab ich. Das echt? Ist ja echt mega geil gemacht. Was? Da kann man, wenn man Bilder von dem realen Kevin. Ort sieht und von den Zeichnungen, das kann man nicht unterscheiden. Der Film 5 per Second. Aha. Der Film ist genial. Also, die Zeichnungen göttlich. Tor. Ich weiß nicht, gefällt euch das Lied auch? Schönes Lied. Ja, sehr. Ja, ich finde das Lied cool. Mhm. Gefällt mir. Passt auch perfekt dazu. Eigentlich passt jedes Ending perfekt. Ja, wie gesagt, besser wäre es halt noch, wenn jetzt das auf Deutsch untertitelt wäre. Dann könnte man gucken, ob der Text so ein bisschen zum Film oder so passt. Ja, musst du abtippen bei Google Übersetzer eingeben. Bei manchen Filmen haben sie es ja gemacht. Aber früher war doch auch deutsche Untertitel noch ja, im eigentlich Film, ja, oder? Beim Ending immer. Ich weiß es gar von nicht. Von Nanok, dieses Bild? Ich bin verwirrt. War es nicht von TMS? Ja. Das war von TMS, dieser Pipo. Digitale Filmfehler. Was zum? Also sie widersprechen sich da echt eindeutig. Passt da niemand auf? Ich meine, da oben Nissan-Werbung. Schönes Lied, ja. Katsuo Ono. Ono mit OH. Also, oh, mein Gott. Also, du bist mit dem Nanok-Bilderrahmen klar, weil das war halt die Real-Life-Aufnahme mit den Anime-Bildern reingeschnitten. Ah, okay. Dann müssten die ja einen Bilderrahmen extra entwerfen. Ja, hätten die Originalbild reinmachen müssen und nicht das aus dem Film. Naja. Dafür war Sponsoring-Geld nicht genug. Ja, von der J-League, ne? Die zahlen so wenig. Kam mir auch eher so vor, als wäre der Film eher so ein Film einfach nur, weil die J-League 20-jähriges ja, Jubiläum genau, hatte ja, genau. Und man das irgendwie gut mit Conne verbinden konnte. Werbeeinnahmen, dies, das, jenes. Das auch, ja. Und die eigentliche Story eher mehr so, naja. Dafür bringen die ja nichts ja dann Story, ja, das Ding. Der soll ja weniger mit Action zu tun haben. Bin ich auch schon gespannt, wie das wird, ob die das noch können. Ja, das hatte ich mir am Anfang schon gedacht, dass das am Ende erst aufgelöst wird. Das ist eigentlich in jedem Film so. So eine Szene, die ja, am Anfang ja, angesprochen ja, wird genau. Und am Ende ja, erst dann kommt. Genau. Und darauf wird... Man kennt das darauf schon. Darauf baut dann nochmal ein Bonus-File oder wie es heißt auf. Hoja. Hoja. Ja, Ran hat noch nie einen Ball gekickt, ne? Erstmals. War das Jeet Kune Do? Was muss sie den Ball jetzt mit dem Fuß treten? Miese Edgy-Anteile. Und das sind Conan. Nee. Gosho Aoyama, Detective Conan Komitee. All rights reserved. Aber ein sehr schönes Ende, muss ich sagen, ja. Ich mit dem. Ja, das auf jeden Fall. Gut, der Film wäre zu Ende. Genau, ja. Dann würde ich sagen, können wir noch mal kurz ein abschließendes Fazit ja, zu dem ja. Film abgeben. Ja, wer möchte anfangen? Ja, da ich jetzt der Neue bin, denke ich doch einfach mal, dass ich anfange. Ja, Fazit zu dem Film. Doch, Kevin, da. Nö. Ja, mach bitte, ja, los. Ja, mach ich. Es ist auf jeden Fall was Neues. Der Anfang war echt genial und überraschend, aber dass sich das dann so abgeflacht hat gegen Mitte, das hat mir dann nicht so unbedingt gut gefallen. Wie Philipp eben auch schon sagte, das Ende ist echt gut gelungen. Fand ich auch echt super. Und ich würde dem Film 3,5 Fußbälle geben. Gleich eine Bewertung hier. Ich merke, du hörst den Connercast häufig. Ja. Ja, dann, also ich fand auch Anfang und Ende sehr gut. Die Mitte war durchwachsen, sag ich mal. Ansonsten aber ein schöner Film, ein guter Film, mit ein paar Wendungen, die ich mir so beim ersten Mal schauen nicht gedacht habe. Von daher gebe auch ich 3,5, also 3 Fußbälle und einen kaputten Fußball, genau. Ja, da ihr alle nicht so ja immer einen kaputten Fußball dabei habe. Weiß nicht, vielleicht war bei euch die Produktion nicht so ganz. Also ich habe 4 Fußbälle zusammengekriegt. Oha. Also weil mir der Film ja sehr gut gefallen hat. Halt der Anfang war ein bisschen merkwürdig, dass man halt so diese, ja, wie nennt man das so, rückblendenartige Sachen und so, aber so von der Sache her war sehr spannend. Auch schön fand ich halt diese Fußballspiele zu verfolgen, wo man auch nochmal schön mitfiebern konnte. Und ja, das Ending ist auch ein sehr schönes Lied, also ja, hat mir sehr gut gefallen, der Film. War ein spannender Film. Wie gehe ich jetzt nochmal so runter? Das ist so böse. Also ich würde jetzt sagen, ich gebe nur 2,5. Oh. Aber das liegt wahrscheinlich auch hauptsächlich daran, dass ich Fußball jetzt so finde. Dann mag ich die Detective Boys nicht. Das ist dann wieder so und dann, und dann fand ich die Animation ich weiß nicht, keine Ahnung, das war halt. Ich glaube, ich hätte ihn nicht zu Ende geguckt, wenn ich ja, ihn so geht's mir auch hätte und das so unglaublich lustig wäre. Weil das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich fand ihn auch in der Mitte tierisch langgezogen. Ja. Und das Ende war jetzt wieder mega cool, das stimmt. Aber ich fand den sonst so langatmig. Ja, ich fand es eigentlich auch sehr nett, mal so einen Fußballfilm zu bringen, wie ich schon sagte, wahrscheinlich mehr auf Sponsoring bezogen als auf den eigentlichen Filminhalt. Ja, an sich, so gut war er nicht. So schlecht war er aber auch nicht. Nee, also schlecht ist er eigentlich kein Detective Conan-Film wirklich, bis auf der 10. Aber ich würde ihn schon als einen der unteren Filme einsortieren müssen, weil es ziemlich viele gute Filme gibt. Und ich diesen Film jetzt, wenn ich die Wahl hätte, aus meiner DVD-Sammlung einen Film rauszuwählen, den ich heute Abend gucken könnte, ihr wisst ja, es ist noch nicht so spät, dann würde ich den 16. Garantiert nicht wählen, weil der einfach nicht so, er ist schon actiongeladen, aber irgendwie unrealistisch, hat einige komische Elemente drin. Also ich bin bei 2 von 5 Fußbällen, muss ich ehrlich sagen. Und ich fand jetzt beim zweiten Mal auch nicht so atemberaubend, wie ich gedacht hätte, dass er noch werden könnte. Ziemlich langatmig in der Mitte, wurde hier schon kritisiert. Ja, soweit meine Bewertung dazu. Gut, dann war's das mit dem Audiokommentar. Ich denke, ihr solltet euch eure eigene Meinung bilden, den Film auf jeden Fall einmal ohne unseren Kommentar anschauen, da wir auch ein bisschen viel über die Szenen rüber gesprochen haben und deswegen vielleicht nicht alles ganz doll mitbekommen kann. Auf jeden Fall eine eigene Meinung bilden und in dem Sinne könnt ihr euch gerne noch die Audiokommentare zu Film 14 und Film 15 anhören. Der zu Film 16 ist ja dieser hier und es wird wahrscheinlich auch einen zu Film 17 geben, da könnt ihr fest von ausgehen. Wenn der Conan-Cast bis dahin nicht zerstört wurde von den fiesen Männern in Schwarz. Ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Auch ich bedanke mich. Ciao und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ja, ich verabschiede mich auch und es hat Spaß gemacht, den Film zu gucken. Aber wie schon gesagt, ihr solltet den Film auf jeden Fall selber nochmal gucken und euch ein eigenes Bild davon machen. Vielleicht wird das ja euer nächster Lieblingsfilm. Okay, dann drücken wir mal auf Stopp, oder? Würde ich auch sagen. 3, 2, 1, Stopp! Die denken sich alle, bin ich im falschen Film? Nö, mein Conan. Nee, das ist der 16. Ah, ich soll doch am 17. auftreten. Verdammt, ich habe mich hier reingezeichnet. Und warum war ich am 15. nicht dabei? Wenn ihr den Film jetzt nicht um 3:45 guckt, müsst ihr warten, bis es 3:45 ist und dürft dann erst weitermachen. Man kann weiterschauen, ne? Die sind festgenommen wegen Nicht-Anmachen des Fernsehers. Mach doch selber an. Oder die Bände sind eigentlich von den Assistenten gezeichnet und Aoyama zeichnet die Short Stories. Boah, so gemein, boah. Wieso findest du die Short Stories so schlecht? Also es war uns eine Gürtellinie, also.